Mit Erfolg zu Start Deutsch. Testbuch. Start Deutsch 1. Testbeschreibung. Hören. Dieser Test hat 3 Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Teil 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text 2-mal. Beispiel. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Haben Sie ein Zimmer? Wie lange möchten Sie denn bleiben? 3 Tage, vielleicht auch 4. Ich schaue mal. Ja, da haben wir noch eins. Zimmer 104. Nummer 1. Ach, ist der Tag lang heute. Ja, hoffentlich ist bald Schluss. Hoffentlich. Wie viel Uhr ist es denn? Gleich 3. Was erst? Nummer 2. Fahren Sie mit der S-Bahn zur Arbeit? Nein, ich habe ein Auto. Und Ihr Mann? Der fährt gern mit dem Fahrrad. Oh, toll. Dann gibt es ja kein Problem. Nummer 3. Entschuldigung, ich will zum Bahnhof. Wie komme ich dahin? Da sind Sie hier ganz richtig. Sehen Sie das große Haus dort vorne? Ja, ist das schon der Bahnhof? Nein, dort gehen Sie nach rechts und dann immer geradeaus. Also am großen Haus rechts. Vielen Dank. Nummer 4. Guten Tag, Sie wünschen bitte? Was haben Sie heute als Tagesessen? Da haben wir hier einmal Fleisch, Gemüse und Kartoffeln. Ach, Fleisch mag ich nicht so. Dann nehmen Sie doch Fisch mit Reis und Salat. Fein, das nehme ich. Nummer 5. Mensch, Ursel, was hast du für eine tolle Jacke? Ja, die habe ich im Kaufland gefunden. Für nur 29 Euro. Früher hat sie 59 Euro gekostet. Das ist ja klasse. Haben die auch andere Sonderangebote? Ja, zum Beispiel Sommerschuhe ab 15 Euro. Nummer 6. Heute muss ich schon um 16 Uhr gehen. Hoffentlich gibt es keine Probleme mit dem Chef. Wieso müssen Sie heute früher gehen? Ich muss zum Bahnhof. Meine Frau war bei ihrer Mutter in Köln. Sie kommt um 16.30 Uhr an. Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text 1-mal. Beispiel. Herr Steve Smith, angekommen aus Detroit, wird gebeten, zum Informationsschalter in Halle B zu kommen. Herr Steve Smith, bitte zum Informationsschalter in Halle B. Nummer 7. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Mainz Hauptbahnhof. Sie haben dort Anschluss nach Wiesbaden um 17.37 Uhr von Gleis 1. Wir wünschen Ihnen eine gute Weiterfahrt, Ihr ICE-Team. Nummer 8. Liebe Kunden, heute bekommen Sie in unserer Möbelabteilung im 2. Stock Möbel mit 50% Rabatt. Zum Beispiel Sofas für 250 Euro statt früher 490 Euro. Tische für 148 Euro statt 298 Euro. Nummer 9. Verehrte Fahrgäste, bitte benutzen Sie auch die Fahrkartenautomaten links und rechts am Eingang. Ich wiederhole, links und rechts am Eingang finden Sie Fahrkartenautomaten. Vielen Dank. Nummer 10. Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden in 10 Minuten in Palma de Mallorca ankommen. Legen Sie bitte die Sicherheitsgurte an und bleiben Sie nach der Landung auf Ihrem Platz sitzen. Vielen Dank. Teil 3. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Carla, Hilfe. Ich habe heute Abend Gäste. Es soll zum Essen geben Reis, Fisch und ein Obstsalat. Reis und Fisch kann ich machen, aber wie geht denn Obstsalat? Was brauche ich? Ruf mich bitte ganz schnell an. Danke. Nummer 12. P&B Verlag Berlin. Heute Nachmittag feiern wir den 10-jährigen Geburtstag unserer Firma. Deshalb sind unsere Telefone von 12 Uhr ab nicht besetzt. Sie können uns morgen wieder sprechen. Auf Wiederhören. Nummer 13. Praxis Dr. Schuster. Guten Tag. Auch Ärzte brauchen einmal Urlaub. Deshalb ist die Praxis bis zum 21.08. geschlossen. Bei dringenden Problemen rufen Sie bitte unsere Vertretung an. Praxis Dr. Vogel, Telefon 99 799 in der Schubertstraße 17. Vielen Dank. Nummer 14. Stadthaus Hofheim. Wir sind für Sie da am Montag, Dienstag und Donnerstag von 7 bis 16 Uhr. Freitags von 7 bis 12 Uhr. Am Mittwoch arbeiten wir von 7 Uhr bis 18 Uhr. Vielen Dank. Nummer 15. Mensch, Susanne, warum bist du wieder nicht da? Ich habe 2 Karten für das Ärztekonzert heute Abend. Willst du mitkommen? Ruf mich bitte an. Wenn du nicht kannst, geht nämlich Thomas mit. Bis dann. Start Deutsch 1, Test 1. Hören. Dieser Test hat 3 Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Teil 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte eine Fahrkarte nach München. 2. Klasse, bitte. Nur hin oder auch wieder zurück? Nur hin. Mit ICE? Ja, bitte. Haben Sie eine Bahncard? Nein. Das macht dann 63,40 Euro, bitte. Bitte sehr. Vielen Dank. Hier ist Ihre Fahrkarte. Und 6,60 Euro zurück. Gute Reise. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nummer 1. Oh mein Gott, Tanja, meine Tasche ist weg. Ich glaube, die ist noch im Zug. Ach du Arme, was ist denn in der Tasche drin? Zum Glück nur Lebensmittel. Das Geld und den Ausweis habe ich hier in meiner Jacke. Nummer 2. Guten Tag. Was darf's denn sein? Die Speisekarte, bitte. Wissen Sie schon, was Sie trinken möchten? Ein Mineralwasser, bitte. So, einmal Mineralwasser. Möchten Sie jetzt bestellen? Ja. Ein halbes Hähnchen mit Pommes frites und einen kleinen Salat. Und bringen Sie mir bitte auch noch ein Bier. Gerne. Nummer 3. Entschuldigen Sie bitte, fährt der Eurocity nach Wien heute nicht von Gleis 4 ab? Der Eurocity Johann Strauß nach Wien Westbahnhof, Abfahrt 9.43 Uhr. Ja, genau. Der fährt heute nicht von Gleis 4, sondern von Gleis 5 am selben Bahnsteig gegenüber. Vielen Dank. Bitte sehr. Nummer 4. Das ist eine schöne Geburtstagsparty. Ja, das stimmt. Und alle meine Freunde sind gekommen, sogar Carla mit den Kindern. Nur mein Vater und meine Mutter sind wieder nicht da. Die haben nie Zeit. Sie arbeiten immer. Nummer 5. Entschuldigung, fährt diese S-Bahn zum Flughafen? Zum Flughafen? Nein, diese S-Bahn fährt zum Ostbahnhof. Die Bahn zum Flughafen kommt erst in 10 Minuten. Es ist die S8. In 10 Minuten. Die S8. Danke. Bitte. Und achten Sie auf die S8. Vorher kommt noch die S6 zum Messeplatz. In die dürfen Sie nicht einsteigen. Nur die S8. Danke. Nummer 6. Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe ein Zimmer gebucht auf den Namen Rodriguez. Herr Rodriguez. Warten Sie. Ja, hier ein Zimmer für Sie und Ihre Frau. Ja, richtig. Sie haben Zimmer 118. Das ist im ersten Stock, rechts vom Aufzug. Die Zimmer sind aber erst um 12 Uhr fertig. Erst um 12 Uhr. Können wir noch Frühstück bekommen? Ja, sicher. Der Frühstücksraum ist da hinten, links von der Treppe. Und Ihr Gepäck können Sie so lange im Gepäckraum lassen, gleich hier, links vom Eingang. Vielen Dank. Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Frau Magdalena Bletniak, gebucht auf Flug LH368 nach Moskau. Bitte kommen Sie zum Abflugschalter LH17 in Halle A. Frau Magdalena Bletniak, gebucht auf Flug LH368 nach Moskau. Bitte kommen Sie zum Abflugschalter LH17 in Halle A. Nummer 7. Liebe Kunden, besuchen Sie auch unsere Lebensmittelabteilung im ersten Stock. Heute besonders günstig, Shiba-Kaffee, verschiedene Sorten, das Pfund zu nur 2,99 Euro. Neue Kartoffeln, das Kilo für nur 1,75 Euro. Frische Brötchen, das Stück für 30 Euro. Nummer 8. An Gleis 11. Bitte beachten Sie folgende Durchsage. Wegen Gleisarbeiten verzögert sich die Ankunft von Eurocity 92 nach Zürich um ca. 30 Minuten. Reisende nach Baden-Baden werden gebeten, den Regionalexpress nach Offenburg zu nehmen. Abfahrt 12:09 von Gleis 7. Ich wiederhole, Reisende nach Baden-Baden werden gebeten, den Regionalexpress nach Offenburg zu nehmen. Nummer 9. Die kleine Tanja Woloschin sucht ihre Eltern. Das Kind wartet an der Hauptkasse im Erdgeschoss. Die Eltern der kleinen Tanja Woloschin möchten bitte zur Hauptkasse im Erdgeschoss kommen. Nummer 10. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Mannheim Hauptbahnhof. Nächster fahrplanmäßiger Halt ist Mannheim Hauptbahnhof. Dort haben Sie Anschluss an den ICE 593 nach München über Stuttgart. Abfahrt 12.36 Uhr von Gleis 5, am selben Bahnsteig gegenüber. An den EC 112 nach Saarbrücken um 12.43 Uhr von Gleis 2. Teil 3. Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo, hier ist Maike. Ich möchte heute Abend im Kino den neuen Film mit Julia Roberts ansehen. Patrick und Laila vom Sprachkurs gehen auch hin. Kommst du mit oder musst du arbeiten? Ruf mich bitte an. Tschüss. Nummer 12. Hi, hier ist Raphael. Ich musste länger arbeiten und habe dummerweise den Bus nicht bekommen. Na, und ein Taxi ist mir zu teuer. Ich komme jetzt also zu Fuß und werde deswegen erst so um 19 Uhr da sein. Bis nachher. Nummer 13. Hallo Marco, hier ist Bettina. Wir können am Mittwoch doch nicht essen gehen. Bei mir klappt es leider nicht. Wie wär's denn mit Freitag um 7? Am Samstag habe ich nämlich auch keine Zeit. Ruf mich an. Tschüss. Nummer 14. Hier ist das Reisebüro Wagner und Begner. Ihre Flugtickets und die Hotelreservierung sind fertig. Sie können sie bei uns im Reisebüro abholen. Einen Stadtplan von Bangkok können wir Ihnen leider nicht geben. Den müssten Sie sich doch in einer Buchhandlung kaufen. Auf Wiederhören. Nummer 15. Hallo, Roland? Hier ist Peter. Ich rufe dich von der Grenze aus Saarbrücken an. Ich bin heute Abend wieder zurück und wollte kurz bei dir vorbeikommen, so gegen 18 Uhr. Geht das? Ich habe eine neue Ladung Rotwein von meinem Onkel aus Frankreich bekommen. Möchtest du auch ein paar Flaschen haben? Ja, ruf mich an. Ciao. Start Deutsch 1. Test 2. Hören. Dieser Test hat drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Teil 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist? 3:05. 3:05, danke. Bitte. Nummer 1. Mensch, Anton, wie kommen wir jetzt nach Hause? Mein Auto ist kaputt und Züge fahren nicht mehr so spät nach Kirchheim. Komm, wir nehmen den Nachtbus. Dieser Bus fährt die ganze Nacht. Dein Auto ist ja wirklich eine Katastrophe. Nummer 2. Du Mona, ist die Wohnung aber schön. Und die Möbel. Einfach super. Ist das alles neu? Nein, Nur das Sofa ist neu. Der Schrank, der Schreibtisch und das Bett sind von meiner Mutter. Ach, Anna, ich bin ja so glücklich. Nummer 3. Frau Peterfi, hier auf diesem Formular fehlt noch Ihr Familienstand. Was sind Sie? Ledig, verheiratet oder geschieden? Das müssen Sie noch ankreuzen. Ich verstehe nicht Familienstand und ledig. Ich frage schnell meinen Mann. Er wartet da hinten. Miklos, komm mal. Nummer 4. Sind wir jetzt endlich fertig? Ich bin müde und habe Hunger. Ich möchte jetzt was essen. Ich gehe noch schnell auf die Post. Die ist neben der Bank. Ich brauche noch Briefmarken. Das geht ganz schnell. Dann gehen wir in ein Restaurant. Nummer 5. Entschuldigung, ich kann hier keinen Preis finden. Was kostet diese Tasche denn? Diese Tasche? Warten Sie mal. Normalerweise 96,95 Euro. Diese Woche haben wir aber Sonderpreise. Die Tasche kostet jetzt 69,59 Euro. Für diese Qualität ist das sehr günstig. 69,59. Das ist ein guter Preis. Danke. Wo kann ich die Tasche denn bezahlen? An der Kasse neben der Rolltreppe. Warten Sie, ich komme mit. Nummer 6. Frau Pesch, sehen Sie doch mal. Hier ist ein Fax von der Firma Szabo und Szabo in Budapest. Von wann ist das denn? Hier steht ja kein Datum. Herr Winkler, das Fax ist vom 7. April. Das steht ganz oben, über dem Absender und neben der Uhrzeit. Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel: Frau Gab, bitte kommen Sie ins Untersuchungszimmer 4 von Frau Dr. Herrmann. Nummer 7. Liebe Kunden, Sommer, Sonne, Sport. Auch wir sind dabei. Kommen Sie in unsere Sportabteilung. Hier können Sie einen Adidas-Fußball gewinnen im Wert von 75 Euro. Kommen Sie in den dritten Stock in unsere Sportabteilung. Nummer 8. An Gleis 3, bitte beachten Sie folgende Durchsage. Der Eurocity 3 Rembrandt nach Amsterdam, Abfahrt 15.30 Uhr, wird voraussichtlich 15 bis 20 Minuten später ankommen. Ich wiederhole. Der Eurocity 3 Rembrandt nach Amsterdam, Abfahrt 15.30 Uhr, wird voraussichtlich 15 bis 20 Minuten später ankommen. Nummer 9. Vorsicht bitte. Eine Tür im zweiten Wagen der S-Bahn schließt nicht. Jemand steht in der Tür. Bitte gehen Sie einen Schritt zurück. Nummer 10. Sehr geehrte Kunden, wir wollen Sie darauf hinweisen, dass wir in 5 Minuten schließen. Wir wünschen Ihnen einen guten Heimweg und danken Ihnen für Ihren Besuch. Teil 3. Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Herr Gardiner, hier Tom Kölner von der Firma TIT in Düsseldorf. Können Sie mich bitte zurückrufen? Ich rufe an wegen des Termins am nächsten Donnerstag. Ich schicke Ihnen noch eine E-Mail mit meinen Fragen. Auf Wiederhören. Nummer 12. Sie hören den Anrufbeantworter der Praxis von Frauenarzt Dr. Marbert. Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. Wir sind für Sie da, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Nummer 13. Claudia, hier ist Catherine. Also, Freitagabend Disco ist okay. Können wir zusammen hingehen, bitte? Ich weiß nicht, wie ich dorthin komme. Kannst du mich zu Hause abholen? Oder nein, besser treffen wir uns am Platz vor dem Bahnhof, unter dem großen Baum. Du weißt schon, dieser... Ach, wie heißt dieser Baum denn auf Deutsch? Nummer 14. Piotr, Mensch, bist du wieder nicht zu Hause? Ich habe jetzt die Zeitung von heute. Der James-Bond-Film läuft am Montag um 18 Uhr und um 20.15 Uhr im CineStar 1 und am Dienstag um 19 Uhr im Kinopolis. Also, dann ruf mich an. Tschüss. Nummer 15. Guten Tag, Frau Rückner. Hier Frau Schneider. Ich fliege über das Wochenende nach London. Meine Schwester kümmert sich um meinen Hund. Können Sie bitte die Post holen und die Betten machen? Danke und bis Montag. Startdeutsch 2. Testbeschreibung. Hören. Dieser Test hat drei Teile. Lesen Sie zuerst die Aufgaben, hören Sie dann den Text dazu. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Teil 1. Sie hören fünf Ansagen am Telefon. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Ergänzen Sie die Telefonnotizen. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Guten Tag, hier Autoservice Zack. Bei der Reparatur von Ihrem Auto haben wir festgestellt, dass Ihre alten Reifen abgefahren und kaputt sind. Rufen Sie uns bitte an, unsere Telefonnummer 358924-31. Nummer 1. Hallo Hans, hier ist Doris. Hör mal, du willst doch auch den Kurs Indisch Kochen an der Volkshochschule besuchen. Es gibt noch zwei Plätze. Der Kurs ist jeden Dienstag um 6, fünfmal. Wir müssen uns aber schnell anmelden, am besten noch heute. Ruf bitte zurück, ob du mitkommst, dann melde ich uns gleich an. Also, bis dann. Nummer 2. Guten Tag, Herr Müller. Hier Meier von der Duba Bank. Leider können wir Ihren Dauerauftrag nicht ausführen und Ihre Miete nicht überweisen. Rufen Sie uns doch bitte zurück und machen Sie einen Gesprächstermin mit Frau Schneider aus, damit wir über alles reden können. Ihre Nummer ist 35 35 60 63. Auf Wiederhören. Nummer 3. Import-Export Mana. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Unsere Mitarbeiter sind von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 17.30 Uhr für Sie da. Für Informationen zu unseren Produkten und zu Bestellungen steht Ihnen außerdem unser Online-Dienst jederzeit zur Verfügung. Sie finden uns unter www.mana.service.com. Nummer 4. Hallo Katja, hier ist Mirko. Am Sonntag wollen Cecil, Juan und ich einen Ausflug mit dem Fahrrad machen. Wir fahren am Schlossplatz los und dann die Saar entlang nach Frankreich. Hast du Lust mitzukommen? Ruf mich an. Tschüss. Nummer 5. Arbeitsamt Neustadt. Sie rufen außerhalb der Bürozeiten an. Wir sind für Sie da von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr. Bitte vergessen Sie bei Besuchen nicht, Ihren Ausweis mitzubringen. Ihr Arbeitsamt Neustadt. Teil 2. Sie hören 5 Informationen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Soweit unsere Stauansagen. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Denken Sie daran, mit Radio Gute Laune kommen Sie sicher an Ihr Ziel. Und jetzt geht es weiter mit Informationen zu tollen Freizeitangeboten am Wochenende. Nummer 6. Und nun das Wetter von Hitradio. Sonne satt und Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad, wie im Hochsommer. Aber nachts wird es doch herbstlich kühl mit 16 bis 12 Grad. Und die weiteren Aussichten? Wenig Änderungen bis zum Wochenende. Nummer 7. Das war Martin Meyer mit seinem Hit Liebesgrüße aus Italien. Hallo, ich bin Tommy Matuschek und hier ist die deutsche Hitparade mit den meistverkauften deutschen Liedern der Woche. Viel Spaß! Und nun Steffi Feldhoff mit ihrem neuesten Hit. Nummer 8. Und nur noch ein Verkehrshinweis. Wegen des Endspiels um den deutschen Fußballpokal erwartet die Polizei starke Verkehrsbehinderungen auf den Autobahnen rund um Frankfurt. Es werden Tausende von Fans aus München und Dortmund erwartet. Die Polizei bittet daher alle Frankfurter in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr die Autobahnen nicht zu benutzen. Nummer 9. Um 20.20 Uhr hören Sie einen Bericht über Deutsche in Argentinien, wie sie leben, wie sie sprechen. Danach folgt um 21 Uhr das klassische Konzert mit Werken von Schubert und Chopin. Anschließend hören Sie um 23 Uhr Nachrichten zur Nacht mit Tobias Eben. Nummer 10. Und nun unser Gewinnspiel am Mittwoch. Die Lösung von letzter Woche ist Versailles. Es ist das größte Schloss in Europa. Wir gratulieren der Gewinnerin Irmgard Simon und wünschen ihr viel Spaß beim Theaterbesuch. Diese Woche können Sie 2 Karten für das Beethoven-Konzert am 21. Mai in der Musikhalle gewinnen. Und nun die Preisfrage von dieser Woche. Welche Universität ist die älteste Europas? Teil 3. Sie hören ein Gespräch. Zu diesem Gespräch gibt es 5 Aufgaben. Welche Sachen sind an welchem Ort? Ordnen Sie zu und notieren Sie den Buchstaben. Sie hören den Text 2-mal. Beispiel. Guten Tag. Mein Name ist Colangelo. Bin ich hier richtig? Ich habe bei Ihnen einen Computerkurs gebucht. Ja, Sie sind bei mir genau an der richtigen Stelle. Ich heiße Kluge und bin hier für das Sekretariat zuständig. Wenn Sie mal eine Frage haben und finden keine Antwort bei den Informationen im Flur, dann kommen Sie einfach zu mir. Welchen Kurs haben Sie denn gebucht? Nummer 11, 12, 13, 14, 15. Computer 1 für Anfänger. Ja, der findet gleich hier gegenüber im Raum 4 statt. Ihr Dozent, Herr Meister, ist gerade ins Lehrerzimmer gegangen. Er kopiert dort noch was. Wenn Sie einmal etwas kopieren müssen, dürfen Sie auch den Kopierer benutzen. Das ist ja nett. Aber sagen Sie, haben Sie Parkplätze? Ich bin eine halbe Stunde herumgefahren. Aber natürlich. Sie können im Kellergeschoss parken. Gleich neben dem Eingang, den Sie heute benutzt haben, ist die Einfahrt ins Kellergeschoss. Und von dort nehmen Sie den Aufzug. Das ist ja toll. Na wissen Sie, für unsere Schüler tun wir doch alles. In der Pause können Sie sich am Kaffeeautomaten hier neben der Anmeldung Kaffee holen. Und im Leseraum neben dem Lehrerzimmer gibt es Bücher, Zeitschriften und verschiedene Tageszeitungen. Also, das klingt ja alles sehr gut. Jetzt freue ich mich schon auf den Unterricht. Das heißt, entschuldigen Sie, wo kann ich mich denn ein wenig frisch machen? Gleich da vorne. Die Toiletten sind gegenüber dem Lehrerzimmer. Vielen Dank. Bis nachher. Startdeutsch 2. Test 1. Hören. Dieser Test hat drei Teile. Lesen Sie zuerst die Aufgaben, hören Sie dann den Text dazu. Teil 1. Sie hören 5 Ansagen am Telefon. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Ergänzen Sie die Telefonnotizen. Sie hören jeden Text 2-mal. Beispiel. Guten Tag, Herr Ehrlicher. Ich rufe wegen unserem Treffen am Donnerstag an. Ich muss den Termin leider verschieben. Rufen Sie mich bitte zurück. Meine Nummer ist 0922 33 42 19. Nummer 1. Hi Beate, hier Nicole. Am Freitagabend feiere ich meinen Geburtstag. Wäre schön, wenn du kommst. Kannst du was zum Essen mitbringen? Wie wär's mit Nudelsalat? Pitt macht einen Kuchen und Katja einen Kartoffelsalat. Gib mir bitte Bescheid. Tschüss. Nummer 2. Sie sind verbunden mit dem Rathaus von Weinstadt. Sie rufen außerhalb unserer Bürozeiten an. Diese sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Vielen Dank für Ihren Anruf. Nummer 3. Hallo Antonio, hier Natascha. Schade, dass du heute nicht in der Schule warst. Es war sehr interessant. Hier sind unsere Hausaufgaben. Arbeitsbuch, Seite 52, die Aufgaben 3 und 4. Morgen ist kein Unterricht. Wir gehen mit der Schule ins Museum. Wir treffen uns um 9 Uhr am Busbahnhof. Bis morgen. Tschüss. Nummer 4. Guten Tag. Hier ist die Au-pair-Agentur Wellhaus. Ihr neues Au-pair-Mädchen Vesna Weissowitsch wird am Freitag, den 2. Juli um 14.37 Uhr am Hauptbahnhof in Düsseldorf ankommen. Holen Sie Vesna Weissowitsch bitte wie besprochen am Bahnhof ab. Vielen Dank. Nummer 5. Hier ist die Versicherung Schmitz. Es geht um Ihre Kraftfahrzeugversicherung. Wir schicken Ihnen heute den Vertrag. Wir brauchen noch Ihr Autokennzeichen, Ihre Kontonummer und Ihre Unterschrift. Bitte tragen Sie alles ein und schicken den Vertrag an uns zurück. Herzlichen Dank. Teil 2. Sie hören 5 Informationen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Es ist 19 Uhr. Sie hören Nachrichten mit den Sportereignissen des Tages und dem Wetter. Am Mikrofon für Sie ist Roland Altmann. Nummer 6. Und hier die aktuellen Verkehrsmeldungen. Achtung Autofahrer! Auf der Bundesstraße 251 bei Willingen Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie vorsichtig. Autobahn A3 Frankfurt-Köln. Zwischen Köln-Königsforst und dem Autobahnkreuz Köln-Ost 8 Kilometer Stau nach einem Unfall. Nummer 7. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Radio KKF mit dem Morgenprogramm. Um 9.05 Uhr, gleich nach den Nachrichten, hören Sie die Morgenmusik mit Karen Egendorf. Um 10 Uhr heute aktuell. Um 10.10 Uhr Sport am Morgen und um 10.30 Uhr Deutschland singt. Nummer 8. Sommer, Sonne, Ferienzeit. Hier ein paar Kinotipps für alle Girls und Boys, die zu Hause bleiben. Während der Sommerferien kostet für Schüler der Eintritt ins Rex und Filmstar nur 6 Euro. Im Gloria-Kino gibt es für jeden Schüler kostenlos ein Getränk. Und im Filmpalast gibt's die Chips. Nummer 9. Und hier der Wetterbericht. Im Norden Deutschlands heute freundlich und trocken, bei schwachem Wind 24 bis 26 Grad. Im Süden zunächst Sonnenschein, am Nachmittag aufziehende Gewitter mit Schauern, 28 bis 30 Grad. Und die weiteren Aussichten, im Norden freundlich, im Süden regnerisch, aber warm. Nummer 10. Hier ist unsere Quizfrage am Montagmorgen. Rufen Sie uns an unter 0130 14 14 14. Und wenn Sie schnell sind und als Erster die Frage richtig beantworten, können Sie 50 Euro gewinnen. Nochmal unsere Telefonnummer 0130 14 14 14. Und hier nun unsere Frage. Welcher deutsche Schriftsteller hat im Jahre... Teil 3. Sie hören ein Gespräch. Zu diesem Gespräch gibt es 5 Aufgaben. Wann besucht man was? Ordnen Sie zu und notieren Sie den Buchstaben. Sie hören den Text 2-mal. Beispiel. Guten Tag. Guten Tag. Womit kann ich Ihnen helfen? Meine Familie und ich, wir sind für ein paar Tage zu Gast hier in Mainz und wir würden uns gerne mal die Stadt anschauen. Gibt es eine offizielle Stadtführung? Ja, natürlich. Hier ist ein Prospekt von der Führung mit einem kleinen Stadtplan. Die Führung beginnt um 9 Uhr hier am Rathaus. Um 9 Uhr, das ist eine gute Zeit. Nummer 11, 12, 13, 14, 15. Können Sie mir bitte sagen, was wir auf dieser Stadtführung alles sehen und wie lange sie dauert? Vom Rathaus gehen Sie zuerst zum Gutenberg-Museum. Dafür brauchen Sie circa 5 Minuten. Ah ja. Das Museum zeigt die Geschichte des Buchdrucks und der Buchillustration. Interessant. Der Museumsbesuch dauert 2 Stunden. Nach dem Museum gehen Sie über den Markt. Der Markt findet jeden Dienstag, Freitag und Samstag statt. Hier können Sie frisches Obst und Gemüse aus der Region und auch internationale Spezialitäten kaufen und probieren. Hier am Marktplatz ist auch eine Mittagspause eingeplant. Geht die Gruppe zusammen in eine Gaststätte? Nein, in der Mittagspause macht jeder, was er will. Nach dem Mittagessen um 12:45 besuchen Sie den Dom. Die Besichtigung dauert etwa eine halbe Stunde. Der Dom, das ist sehr gut. Den Nachmittag übergehen Sie durch die historische Altstadt mit ihren vielen Geschäften, Kneipen und Weinhäusern. Das klingt sehr schön. Die Führung durch die Altstadt endet so um 16.30 Uhr. Sie können dann mit der Gruppe zum Rathaus zurückgehen oder Sie gehen nach der Führung zum Rhein und trinken dort einen Kaffee. Am Rhein Kaffee trinken, das ist eine gute Idee. Und wie viel kostet die Führung? 8 Euro pro Person. Der Museumseintritt ist inklusive. Startdeutsch 2. Test 2. Hören. Dieser Test hat drei Teile. Lesen Sie zuerst die Aufgaben, hören Sie dann den Text dazu. Teil 1. Sie hören 5 Ansagen am Telefon. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Ergänzen Sie die Telefonnotizen. Sie hören jeden Text 2-mal. Beispiel. Guten Tag, Frau Vigano. Hier Frau Roth. Es tut mir leid, meine kleinste Tochter, die Maria, ist krank. Können Sie bitte morgen früh kommen und mit ihr zum Arzt gehen? Ich habe so viel zu tun im Büro. Herzlichen Dank. Nummer 1. Hallo Aische, hier Marcel. Du, Michelle hat gerade angerufen und gesagt, dass der Deutschkurs morgen erst um 9.30 Uhr beginnt und übermorgen wieder um 9 Uhr. Sie hat mich gebeten, dich anzurufen. Kannst du bitte Hamid anrufen und ihm Bescheid sagen? Bis morgen. Nummer 2. Frau Urbert, hier spricht Schmidt von der GD-Bank. Sie haben eine Überweisung hier bei uns abgegeben. Leider fehlt die Kontonummer des Empfängers. Können Sie bitte zurückrufen oder vorbeikommen? Wir können den Auftrag sonst leider nicht bearbeiten. Vielen Dank. Nummer 3. Guten Tag, hier Buchhandlung am Markt. Sie haben letzte Woche eine Grammatik, ein Wörterbuch und ein Lehrbuch bestellt. Die Bücher sind jetzt da. Auf Wiederhören. Nummer 4. Hallo Katja, hier Renata. Ich glaube, ich habe gestern meine Kette bei euch verloren. Schau mal bitte im Wohnzimmer. Ich habe dort mit den Kindern gespielt. Du weißt schon, die Kette von Daniel, die so gut zu der grünen Bluse passt. Ruf mich doch bitte gleich zurück, wenn du sie gefunden hast. Danke, tschüss. Nummer 5. Ja, hier Frau Seifert vom Sekretariat. Herr Boss, Sie hatten nach Ihren Papieren gefragt. Ich habe sie unten an der Rezeption abgegeben. Dort können Sie sie abholen. Teil 2. Sie hören 5 Informationen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text 1-mal. Und nun noch ein wichtiger Reiseruf für die Autofahrer Richtung Süden. Wir haben eine Durchsage für Herrn Romic aus München. Er ist mit seinem Sohn und seiner Tochter unterwegs nach Kroatien. Herr Romic soll bitte sofort seine Schwester in Hannover anrufen. Nummer 6. Als letztes Lied in unserer Glückwunschsendung hören wir die Beatles mit Strawberry Fields. Mit diesem Lied grüßt Tom Winter seine Freunde aus alten Zeiten, Nicky und Toni in Gelsenkirchen. Nummer 7. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Radio Kultur mit Melanie Kuhn. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Silvesterabend und sind gut ins neue Jahr gekommen. Wir übertragen nun das Neujahrskonzert aus dem Saal der Musikfreunde. Sie hören die 5. Symphonie von Ludwig van Beethoven. Nummer 8. Und nun noch ein Hinweis für Autofahrer im Raum Bad Vilbel. Wegen des Faschingsumzugs können Sie nicht in die Innenstadt fahren. Bitte benutzen Sie die Parkplätze außerhalb, am Stadtrand. Nummer 9. Hier noch eine wichtige Meldung für alle Fußballfreunde. Wegen schlechten Wetters findet das Spiel Glückstädter Kickers gegen FC Schwarz-Weiß heute nicht statt. Es wird auf nächstes Wochenende verschoben. Kein Wunder bei den Regenfällen während der letzten Woche, aber natürlich schade. Nummer 10. Heute ist Sonnabend, der 5. Juli. Und heute geht's endlich los. Greatest Hits. Zum 10. Mal die große Live-Music-Show am Hafen. Noch sind ein paar Wolken am Himmel. Leichter Wind. Aber das Wetter spielt sicher mit. Teil 3. Sie hören ein Gespräch. Zu diesem Gespräch gibt es 5 Aufgaben. Welche Sachen sind an welchem Ort? Ordnen Sie zu und notieren Sie den Buchstaben. Sie hören den Text 2-mal. Beispiel. Paolo, eines werde ich in meinem Leben sicher nie wieder machen. Umziehen. So ein Umzug ist einfach furchtbar. Nichts ist auf seinem Platz. Alles ist im falschen Zimmer. Schau mal, die Lampe hier. Weißt du, wo ich die gefunden habe? Im Bad. Was soll das? Na, nicht so schlimm, Maria. Die Hauptsache, der LKW ist bald leer, dass wir ihn pünktlich zurückbringen können. Nummer 11, 12, 13, 14, 15. Du hast gut reden. Ich kann nichts mehr finden. Weißt du vielleicht, wo das Geschirr ist? Das steht im Schlafzimmer. Miguel hat es dorthin gestellt. Ach, super. Wie kann man nur auf diese Idee kommen? Na, reg dich nicht auf. Dafür ist mein Fahrrad in der Küche. Was? Dein Fahrrad ist doch total schmutzig. Das gehört doch in den Keller. Na, hör mal. Mein Fahrrad ist doch nicht schmutzig. Und wo ist eigentlich der Fernseher? Ich würde gerne mal den Wetterbericht sehen. Der? Kein Problem. Der ist auf dem Balkon. Im Wohnzimmer war kein Platz mehr. Da stehen ja schon das Sofa, die Sessel, der Kühlschrank und unser Bett. Also alles klar. Kühlschrank im Wohnzimmer und der Fernseher. Toll. Wenn es regnet, geht er kaputt. Ja, das ist richtig. Aber dafür weißt du dann wenigstens, wie das Wetter wird. Du bist wirklich nett. Macht dich denn der Umzug nicht verrückt? Nein, kein Problem. Ich suche nur meine Hose. Hast du die vielleicht gesehen? Ja, Schatz. Die ist in der Garage. Und holen kannst du sie dir selbst.